Hallo, mein Name ist Aiden. Ich bin heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ja, wie heißen Ich Sie? heiße Werner Haas. Werner. Werner, Am Ende R. Genau. Und Ihren Nachnamen bitte? Haas, HAAS. Okay. Herr Haas, wie alt sind Sie? Ich bin 49 Jahre. 49. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,80 Meter. Und wie schwer sind Sie, Herr Haas? 91 Kilo. 90. Okay. Herr Haas, was führt Sie zu uns? Ja, also ich habe gestern ein bisschen viel im Garten gearbeitet und seither kann ich mich fast nicht mehr bewegen. Ich habe solche Schmerzen im unteren Rücken. Das strahlt ins ganze rechte Bein rein. Und ja, ich habe auch das Gefühl, ich kann das alles gar nicht so richtig bewegen. Und es kribbelt und an der Außenseite vom Bein ist irgendwie alles ganz taub. Wissen Sie, ich habe irgendwie so einen ganz schweren Blumenkübel hochgehoben und wollte den an eine andere Stelle. Und dann ist es mir so reingefahren. Und ich kann also wirklich fast nichts machen. Und die Schmerzen sind extrem. Die sind wirklich ganz, ganz stark. Ja, verstehe ich, Herr Haas. Seit gestern haben Sie diese Schmerzen, oder? Ja, dann habe ich mich heute Nacht noch rumgequält, aber jetzt habe ich es nicht mehr ausgehalten. Herr Haas, sind die Schmerzen plötzlich, auch wenn Sie schwere Kiste gehoben haben? Ja, ganz genau, ja. Sind die Schmerzen im unteren Rücken, habe ich richtig verstanden? Ja, und strahlen aus ins ganze rechte Bein. Ganz rechte Und auch also Bein. in die Pobacke rein. Okay. Ja. Sie haben auch Taubheitsgefühl in Ihrem Bein? Ja, so an der Außenseite fühlt sich das ganz kribbelig an. Okay. Wo ist dieses Gefühl genau? In Ihrem Fuß oder? Nee, eigentlich so wie an der Seitennaht von der Jeans runter, also seitlich am äußeren Bein entlang. Okay, Herr Haas. Sie haben gesagt, dass Sie sehr starke Schmerzen haben. Ja. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 ist sehr leichter Schmerz und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Also ich kann mich ja wirklich kaum noch rühren. Also die sind bei 8, würde ich sagen. Seit gestern konnten Sie das Bein nicht bewegen, oder? Ja, ich kann das so ein bisschen bewegen, aber es tut halt unglaublich weh. Wegen der Schmerzen. Haben Sie Kraftlosigkeit in Ihrem rechten Bein auch, wenn Ja, Sie ich habe laufen natürlich jetzt wollen? nicht Fußball gespielt oder so, ne? Also ich merke es, dass das einfach alles wehtut und dass es eben so komisch gefühllos ist. Aber Sie fühlen keine Kraftlosigkeit. Würde ich jetzt nicht sagen, nee. Haben Sie noch andere Beschwerden, Herr Hans? Nee, das langt mir eigentlich völlig aus, was ich damit habe, ja. Haben Sie etwas bemerkt, das diese Schmerzen lindert? Ja, ich habe natürlich versucht, ein Schmerzmedikament zu nehmen. Vielleicht ist es damit so ein ganz klein bisschen besser geworden, aber eigentlich nicht wirklich. Die Schmerzen sind einfach zu heftig. Und ich habe mich heute Nacht im Bett rumgewälzt, habe alle möglichen Positionen gesucht, habe aber nichts gefunden, wie ich es aushalten konnte. Ja, verstehe ich. Welche Medikamente haben Sie eingenommen? Ich habe Ibuprofen genommen. Wie viel Milligramm? Ja, ich habe zweimal 600 genommen, aber das hat nichts geholfen. Ja, verstehe. Okay, Herr Haas. Ich würde jetzt über Ihren allgemeinen Zustand erfahren. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nein. Haben Sie Nachtschweiß oder Stuhlfrost? Nee. Haben Sie Husten? Husten? Nein, ich habe Rückenschmerzen, Frau Doktor. Ja, verstehe ich, Herr Haas. Aber Ihr allgemeiner Zustand ist für mich auch wichtig. Deswegen frage ich diese Frage. Sonst bin ich ja eigentlich ganz gesund. Ich meine, ich habe natürlich eine chronische Erkrankung, aber sonst, ich habe jetzt keine akute Erkrankung irgendwie. Ja, verstehe ich. Welche chronische Erkrankungen haben Sie? Ich bin schon seit Kindheit Diabetiker. Seit Kindheit. Typ 1. Ich habe eine Insulinpumpe, ne? Insulinpumpe. Okay. Haben Sie irgendwelche andere Erkrankungen? Naja, also ne, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und die Blutfettwerte sind ein bisschen hoch. Das ist jetzt schon vor ein paar Jahren hat man das festgestellt. Ja, mit über 45, da ist irgendwann der Spaß vorbei, ne? Dann fängt sowas an. Ja. Nehmen Sie dagegen Medikamente ein? Ja, ja. Ich nehme die Mikardis morgens und abends und wegen der Blutfette nehme ich Atorvastatin. Atorvastatin und die anderen Medikamente habe ich nicht. Ist Mikardis. Mikardis, okay. In welcher Dosierung nehmen Sie dieses Medikament ein? Mikardis, das ist 40 zu 12,5. Und dann Atomus nehme ich jeweils morgens und abends eine. Okay, zweimal. Atorvastatin, in welcher Dosierung? Eine abends. Eine. In welcher Dosierung nehmen Sie Atorvastatin? 10 Milligramm sind das. 10 Milligramm. Okay. Haben Sie noch andere Erkrankungen, zum Beispiel Infektionskrankheiten? Oder nee, das nicht, aber ich hatte vor anderthalb Jahren einen Hörsturz und jetzt habe ich einen Tinnitus, deswegen nehme ich Tebonin. Tebonin. In welcher Dosierung nehmen Sie Tebonin? Das sind 120. Einmal täglich. Nehme ich einmal, ja. Okay. Haben Sie irgendwelche bösartige Erkrankungen, Herr Haas? Bösartige Erkrankungen? Na, ich hoffe ja nicht. Okay, ja. Herr Haas, Sie haben schon gesagt, dass solche Schmerzen bisher nie gehabt haben. In den Rückenbereich haben Sie Schmerzen nicht so stark vielleicht, aber früher auch? Ja, seit ein paar Monaten habe ich schon, wenn ich viel im Garten arbeite oder wenn ich auch lange am Schreibtisch gesessen habe, dann habe ich schon auch Rückenschmerzen. Das stimmt, ja. Das ist mir aufgefallen. Aber mit sowas wie jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Ja. Herr Haas, wurden Sie schon mal operiert? Nein, noch nie. Haben Sie irgendwelche Allergien? Ja, ich habe so einen Heuschnupfen, wenn die Haselnüsse blühen. Da jetzt so im Frühling, da war ich sehr geschlagen damit. Dann bekomme ich so Naselaufen und rote Augen und das ist ganz unangenehm. Und dann hat man tatsächlich auch mal festgestellt, dass ich Amoxicillin nicht vertrage. Wie äußert diese Amoxicillin-Allergie bei Ihnen? Da habe ich so einen Ausschlag bekommen an den Armen und auch am Körper. Okay, Herr Haas, sind Sie vollständig geimpft? Ich bin vollständig geimpft, ja klar. Gegen auch Corona? Gegen Corona, ja, ja, klar. Dreimal. Dreimal, okay, Herr Haas. Rauchen Sie? Ja, also rauchen kann man das eigentlich fast nicht nennen. Das ist nur so Genussrauchen eigentlich. Ich vielleicht so 2-3 Zigaretten am Tag, so abends zum Feierabend oder auch mal nach einem guten Mittagessen, da rauche ich gerne so eine Zigarette, aber ich bin eigentlich kein richtiger Raucher. Ja. So vor 15 Jahren ungefähr. Also seit 15 Jahren rauche ich, aber nur eben diese kleinen Mengen. Ja, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol trinke ich schon regelmäßig. So ein Gläschen Wein am Abend, das trinke ich gerne. Ja. Ja, kann man sagen. Nehmen Sie Drogen, Herr Haas? Auch die Zeiten sind vorbei, aber ja, als ich jung war, da habe ich ein bisschen Marihuana geraucht, aber war schon lange her. Okay. Nur in der Jugend. Genau. Mhm. Und also auch wirklich nicht viel, hin und wieder mal. Herr Haas, treiben Sie Sport? So neben der Arbeit schaffe ich das eigentlich meistens nicht. Ich sitze viel am Schreibtisch und ich fürchte, dass ich mal Fahrrad fahre oder so, aber sonst mache ich nicht viel Sport. Okay. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Ingenieur. Ingenieur. Sie arbeiten im Büro, oder? Ja. Herr Haas, jetzt würde ich über Ihre Familienerfahrung, um vererbbare Krankheiten auszuschließen. Haben Ihre Eltern irgendwelche Erkrankungen? Ja, also mein Vater, da weiß ich, dass der eine künstliche Hüfte hat. Und meine Mutter, ja, die hat das heißt Makuladegeneration. Aber das ist ja nichts, was mit mir jetzt irgendwas zu tun hat. Ja. Okay. Und haben Sie Geschwister? Geschwister habe ich nicht, nein. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Söhne. 2 Söhne. Sind Ihre Kinder gesund? Ja, der eine hat so ein bisschen Sprachprobleme, der stottert, aber das ist ja keine Krankheit eigentlich. Okay. Aber sonst sind die gesund. Okay, ja. Wohnen Sie allein oder mit Ihrer Familie? Ja, mit der Familie wohnen wir alle zusammen, ja. Okay, Herr Haas. Ja, von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich wüsste jetzt tatsächlich nur gerne, was man gegen diese unglaublichen Schmerzen machen kann. Wenn Sie diese Schmerzen ein bisschen erhalten können, möchte ich nach der körperlichen Untersuchung ein Schmerzmittel verabreichen. Weil diese Schmerzmittel können unsere Untersuchungen bewirken. Herr Haas, vielleicht Sie haben ein Problem mit Ihrem. Das kann ein Bandscheibenvorfall sein. Aber wie ich gesagt habe, würde ich jetzt die körperliche Untersuchung und danach würde ich ein Röntgenbild verändern lassen und ein MRT veranlassen. Was ist ein MRT genau? MRT ist ein bildgebendes Verfahren. Magnetik Resonanz Tomografie nennt es man. Mit Hilfe MRT können wir ihren Bandscheiben gut beurteilen. Das ist eine Untersuchung. Ah, okay. Sie bekommen keine Strahlen. Und die Körperteile werden sehr gut dargestellt mit Hilfe dieser Untersuchung. Und wir können diese Krankheit diagnostizieren. Okay. Und das kann man jetzt kurzfristig auch machen. Kurzfristig, wir brauchen eigentlich einen Termin, aber Sie haben sehr starke Schmerzen und ich kann ja mit Radiologieabteilung sprechen. Vielleicht davor können wir ein Röntgen veranlassen und das beurteilen, aber Röntgen wäre nicht genug, um einen Bandscheibenvorfall zu diagnostizieren. Deswegen brauchen Warum räumt man dann überhaupt, wenn man das sowieso nicht sehen kann? Vielleicht können wir andere Krankheiten ausschließen. Vielleicht können Sie gestern Ihren Rücken verletzen. Das kann nicht so möglich, aber nicht so unwahrscheinlich, aber das kann eine Fraktur sein. Und mit Hilfe einer Röntgen können wir eine Fraktur auszuschließen. Ah ja, das klingt vernünftig, ja. Ja, okay, gut. Ja, nee, dann warte ich mal jetzt Ihre Untersuchung ab, ne? Okay. Vielen Dank für Ihre Geduld, Herr Haas. Sie haben Schmerzen, ich verstehe. Wir können jetzt, ich kann jetzt Sie körperlich untersuchen. Okay, gut, sehr gut, wunderbar. Ja. Ich habe eine Frage. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Ah, schön wär's. Nee, hat es nicht. Nein. Okay, danke. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Masturbieren? Ach so. Eigentlich nicht. Ich leide ein bisschen unter Blähungen. Aber sonst richtig Stuhlgangprobleme habe ich eigentlich nicht. Dankeschön. Leiden Sie unter Harndrang? Harndrang? Nein, leide ich nicht drunter. Können Sie Ihre Beine hochheben? Oh. Oder Ihre Füße? Die Füße. Ich glaube, das würde jetzt im Augenblick gerade nicht gehen. Also zumindest im rechten Bein nicht. Einfach wegen der Schmerzen, weil die er hat auch das Gefühl, dass er irgendwie das nicht so gut kontrollieren kann. Als das Gespräch anfangen. Ja, noch eine Minute brauche ich. Eine Minute noch, ja, wunderbar, gut, alles klar. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich möchte Ihnen unseren neuen Patienten vorstellen. Okay. Herr Werner Haas, Er ist 49 Jahre alt, er ist 91 Kilogramm schwer und 180 Zentimeter groß. Der Patient stellte sich heute bei uns Wegen seit gestern bestehende starke plötzlich aufgetretene vor. Der Patient, dass die Schmerzen in ganzen rechte Bein ausstrahlen würden und die Schmerzen mit Parästhesie einhergehen würden. Gab es einen Auslöser? Der Patient gab an, dass er gestern im Garten gearbeitet habe und er habe schwere Dinge gehoben haben. Danach ihre Schmerzen seien plötzlich aufgetreten. Danach sind die Schmerzen aufgetreten. Okay, gut, ja, können wir uns vorstellen. Hm? Parese wurde verneint. Der Patient habe zweimal 600 Milligramm Ibuprofen eingenommen, aber die Medikamente würden dem Patienten nicht geholfen. Außerdem erwähnte der Patient seit ein paar Monaten belastungsabhängige Rückenschmerzen zu haben. Ja, vegetative Anamnese, die vegetative Anamnese sei unauffällig. An Vorerkrankungen nannte der Patient ein Typ 1 Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und eine Hyperlipidämie. Außerdem leide der Patient unter Tinnitus. Der Patient sei keine Operationen, der Patient habe bisher keine Operationen gehabt. Bei dem Patienten seien Amoxicillin-Allergie und Polynosis bekannt. Er sei durchgeimpft. Er nehme täglich 10 Milligramm Atorvastatin einmal. 40 zu 12,5 Milligramm Mikardis zweimal und Tebonin 120 Milligramm ein. Der Patient rauche 2 bis 3 Zigaretten täglich. Er konsumiere gelegentlich Alkohol. Er trinke täglich ein Glas Wein, ein Gläschen Wein. In der Jugend habe er Drogen probiert. Harte Drogen? Marihuana habe er probiert. Hat Marihuana, okay, ja. Und er fahre gerne Fahrrad, aber nicht so regelmäßig. Ja, die Familienanamnese ergab eine Total-Endoprothese beim Vater und eine Makuldegeneration bei der Mutter. Der Patient hat keine Geschwister, er hat 2 Söhne und er wohnt mit Familie zusammen. Mhm. Er ist ein Ingenieur von Beruf und er arbeitet im Büro. Mhm. Ja. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Diskusprolaps im Lendenbereich hin. Weil die Schmerzenlokalisation und die Ausstrahlung der Schmerzen dafür sprechen, außerdem leidet der Patient unter Parästhesie. Die Schmerzen nach einer körperlichen Belastung, die Schmerzen sind nach einer körperlichen Belastung plötzlich aufgetreten. Deswegen. Was wären denn Differentialdiagnosen? Ja, es kann eine Myalgie sein. Eine was? Myalgie. Ja. Oder eine Fraktur im Lenden Wirbelsäule. Was könnte da die Ursache sein, schlimmstenfalls? Schlimmsten, ja, die schwer gehobene, wegen schwer gehoben vielleicht. Ja, was könnte denn noch, praktisch eine Wirbelfraktur mit auslösen? Ja, Osteoporose kann... Oder eine Metastase. Ja. Danach müsste man sicherlich gucken, ne? Ja, okay, gut. Was machen Sie diagnostisch mit dem Patienten? Ja, ich würde zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Worauf achten Sie dabei? Ich achte auf die Schmerzenlokalisation und zum Beispiel Lasexation. Sehr gut. Und ja, wenn der Patient, wenn ich den Patient, das Bein des Patienten gehoben habe, anhebe, ja, hat der Patient Schmerzen und das unterstützt meine Verdachtsdiagnose. Genau, sehr gut, ja. Okay. Und danach werde ich zuerst ein Röntgen planen lassen. Ja, mit welcher Fragestellung? Wie bitte? Wie ist die Fragestellung für die radiologische Untersuchung, für die Röntgenuntersuchung? Fragestellung, ich habe nicht verstanden. Die Fragestellung. Was soll die Röntgenaufnahme für eine Aussage bringen? Strahlen, natürlich. Und Nein, Moment. Soll, warum machen Sie ein Röntgen der LWS? Okay, ja, verstehe ich. Wegen, ich würde eine Fraktur ausschließen. Darum ging es, genau. Also. Das ist die Fragestellung. Ne? Sie machen eine Röntgenuntersuchung und sagen Fragestellung, Fraktur. Ne? Okay. Ja, das meinte ich, genau. Okay. Ja, und weiterführend? Die nächste Untersuchung wäre eine MRT sein. Wir können mit Hilfe einer MRT unsere Verdachtsdiagnose bestätigen. Als diagnostisch. Ja, gut. Wie würde es therapeutisch weitergehen, wenn sich Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt? Mhm. Ja, zuerst, der Patient hat Taubheitsgefühl, aber je nach der Befunde können wir den Patienten konservativ behandeln mit Hilfe Schmerztherapie und Physiotherapie. Aber wenn es nötig wäre, sollten wir eine Operation durchführen, ja. Ja, okay. Welche Medikamente würden Sie denn speziell geben? Mhm. Im konservativen Segment? Schmerzmittel, Schmerztherapie ist sehr wichtig und noch ein Muskelrelaxantin. Sehr gut, ja, alles gekommen. Ja, super. Gibt es noch ein Verfahren zur Schmerzreduktion, so als quasi interventionelles Verfahren? Ah ja, natürlich. Nervenblock, Nerven... Blockade, ja? Nervenblockade, ja. Ja. Mit Hilfe... lokale Anästhesie, örtliche Betäubung und Cortison. Sehr gut. Ja, super. Also die Blockade wäre unter CT-Kontrolle. Ne? Ja, unterschiedliche Kontrollen. Und tatsächlich, das ist hier auch noch erwähnt gewesen, die Cortisol-Einspritzung. Ja, ja, Sie bleiben wirklich nichts schuldig. Es kommt alles. Wahnsinn. Okay. Hier sind noch zwei Fragen von den Prüfern gestellt worden. Mhm. Welcher Nerv ist betroffen? Nach dem, was der Patient geschildert hat. Ja, ich beherrsche das nicht so viel, aber äußeren Bein entlang habe der Patient Parästhesie. L4-5 oder L3-4 Wurzelsegment, aber es ist ein ganz berühmter Nerv. Es ist ein sehr berühmter Nerv, den eigentlich jeder, der Rückenschmerzen selber hat und kennt und sagt, oh mein, was sagt man? Ischias ist es, ja, genau, der Ischias-Nerv, genau. Ja, und tatsächlich, also wenn Sie Leute hören, die von Rückenschmerzen geplagt sind, dann sagen die oft selber, oh ja, mein Ischias tut mir wieder weh, das Wetter wird schlecht oder irgendwie sowas. Ne? Ja, das wissen alle, die da ihre Beschwerden haben. Ja. Im Gesäß hat der Patient auch Schmerzen. Genau. Ja. Und dann haben die hier noch gefragt, im Falle oder wenn man nachdenkt über die Diagnose, dass es eine Metastasierung sein könnte, wo müsste man in dem Fall den Primarius suchen? Knochenmetastas, das ist ein Mann. Ich denke zuerst an eine Prostatakarzinom. Sehr gut. Hm. Und was noch? Der Patient hat keine Beschwerde, aber vielleicht Lungen. Lunge, genau. Lunge und Prostata sind die beiden Stichworte für den Primarius, ja. Also ich kann alles glauben, aber nicht, dass das Ihre erste Anamnese ist. ich würde sagen, die war so gut wie perfekt und auch die Präsentation war sehr, sehr gut. Mhm. Ja? Sprachlich sind Sie sehr sicher unterwegs, da waren also minimale Geschichten drin. Vielleicht, ja, das, was ich immer sage. Haben Sie schon oft zugehört oder nicht? Was ich immer wieder sage, versuchen Sie eine Variation reinzubringen bei der Frage, haben Sie Rückenschmerzen, haben Sie Nachtschweiß, haben Sie Fieber, haben Sie Schüttelfrost? Das einfach sprachlich ein bisschen interessanter machen. Ja? Ist Ihnen aufgefallen, dass leiden Sie unter, könnte man auch noch fragen, haben Sie bemerkt, dass irgendwie so, dass man einfach das nur nicht immer die gleiche Standardformulierung hat. Aber ansonsten würde ich sagen, war das wirklich eine sehr, sehr schöne Anamnese und Präsentation. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht mit zu verstecken. Ne, haben Sie echt super gut gemacht. Ja.